Geekplätzchen Spezial. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Geekplätzchen Spezial mit dem Watchman. Hallo und dem Sormaniac. Hallo. Ja, nachdem wir uns in den letzten beiden Folgen mit den Batman-Filmen auseinandergesetzt haben, wir kommen gar nicht aus dem Kino. Wir wollten eigentlich ins Kino gehen und uns Black Widow angucken. Das hat aber nicht geklappt. Nee, das hat nicht geklappt. Leider nicht. Es gibt eine Boykott-Aktion. Ja. Deswegen ist das weder bei mir im Kino gelaufen, noch bei dir im Kino gelaufen. Wir hätten also mit dem Zug fahren müssen. Aber wir haben ja, oder beziehungsweise ich habe ja ein Disney-Abo und ja, da haben wir uns das jetzt heute mal hier im Trautenheim auf der Leinwand angeguckt. Genau, Leinwand hatten wir auch. Richtig, also ich. Genau. Ich habe halt nur keine 3D-Technik. Ne? Also die 3D-Artists, die war schön, dass er da drin stand. Also da gab es so einen 3D-Stereoscopic-Supervisor. Emma Webb hieß die. Genau. Ich bin sicher, sie hat eine fantastische Arbeit geleistet, aber ich werde es nie erfahren, weil ich nichts 3D zu Hause. Und seien wir ehrlich, selbst wenn wir es im Kino gesehen hätten. Die hätten es uns in OV angeguckt und das Ganze in 2D. Genau. Weil wir 3D-Muffel sind. Und ich glaube, so viel, also wir haben es jetzt in 2D geguckt und ja. Um das mal ganz direkt zu sagen, wer jetzt von unseren Hörern nicht die Chance hat, 3D zu gucken oder Probleme hat mit 3D-Gucken, da habe ich eine Bekannte, die kann einfach, die kriegt das im Kino irgendwie nicht gebacken. Also die kriegt ganz schnell Kopfschmerzen, wenn sie da irgendwie mit Brille, egal mit welchem System sitzt. Okay. Also wir haben es in 2D gesehen und er macht auch in 2D, glaube ich, jetzt nicht so viel weniger her als in 3D. Wobei man natürlich sieht, es gibt gewisse Szenen in der ganzen, also im Film, einmal wo so ein roter Blatt an der Kamera vorbei wischt oder dann wo sie zwischen gewissen Trümmern durchfliegen, durchfallen und so weiter. Klar. Das ist halt so. Also es gibt ein paar Szenen, da kann man sehen, die gibt es so, wie sie sind, damit das in 3D richtig gut aussieht, aber schon mal vorausgeschickt. Solltet ihr nur die 2D-Möglichkeit haben, das geht auch. Das passt auch. Das hat eigentlich bei allen bis jetzt fast gut gepasst. Ja, also ich glaube, was war denn der letzte? Also ich glaube, das war sogar Age of Ultron, war so einer der letzten. Nee, wir haben irgendeinen von den Ant-Mans, den ersten oder den zweiten war, glaube ich, haben wir noch in 3D geguckt. Aber irgendwann, wir sehen halt immer zu, dass wir die OV, also die englische Fassung erwischen. Und irgendwann haben die halt auch gemerkt, die Leute wollen eher 2D als 3D. Ja. Was einfach nach 2 Stunden oder 2,5 Stunden, ich weiß nicht, wie lange hat der jetzt gedauert? Ich glaube, 2 Stunden 14 hat er, glaube ich, gedauert, der aktuelle jetzt. Wobei, man hört mich jetzt fürchterlich mit der Maus klicken, aber das ist eigentlich kein Problem. Ich quatsch da einfach drüber. Weil das Schöne ist, ich kann ja nachgucken. Der Film dauert 2 Stunden 15 Minuten, genau. Mit Abspann. Es gibt, eins vorweg. Es gibt, also wer sich das hier anhört und den Film noch nicht gesehen hat, der soll bitte jetzt ausschalten, den Film gucken und dann kann er ab dieser Stelle wieder einsteigen. Ja. Und schon mal vorausgesetzt, oder vorausgeschickt, besser gesagt. Ja, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und ihr wollt ihn gucken, bleibt sitzen. Ihr kennt das. Genau. Bei Marvel. Immer sitzen bleiben. Geht schnell gucken. Ich warte kurz. So. Jetzt müssten alle, wir kommen zurück. Jetzt sollten eigentlich alle, die den Film noch nicht gesehen hatten, sollten ihn gesehen haben oder, ja. Das ist das Schöne. Das ist das Schöne. Einmal Zeitraffer gemacht. Und alle haben ihn geguckt. Genau. Und alle wollen jetzt wissen, was wir davon halten. Ja. Ja, was hältst du denn davon? Also ich sag ja immer, ich lasse dir immer den Vortritt, also meistens jedenfalls. Manchmal. Was war dein Eindruck? Manchmal, meistens. Ja, normalerweise hätten wir jetzt ein Handmikro dabei gehabt, also so ein Zoom-Aufnahmegerät und hätten das halt direkt vorm Kino gemacht. Das werden wir auch in der Zukunft so machen. Ja. So machen wir es jetzt direkt nach dem Angucken hier in Wohnzimmer, Studio. In Source schönem Heimkino. Heimkino, genau. Genau. Heimkino, Studio, Küche und 3D, alles möglich. Alles also in Reichweite. In meinem. Getränke waren wesentlich günstiger als im Kino. Ja, du hast nichts bezahlt. Ne? Das ist der Vorteil. Auf den Film zurück. Und es meckert keiner, wenn, also Hier wirst du nicht angepumpt, also hier werden die Leute nicht angepumpt, wenn sie eigenes Essen mitbringen. Stimmt. Stimmt. Gut, im Kino wollen sie dann auch nichts abhaben. Aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Wir schweifen ab. Genau, aber wir wollen zu Black Widow zurück und genau, wie der Film uns gefallen hat. Ja, also erstmal, wie hat er dir gefallen? Ich muss sagen, er war recht kurzweilig. Man muss das ja immer ein bisschen schauen, so auf die Laufzeit. 2 Stunden 14 hatten wir gesagt. Ist ganz gut gefüllt. Ja. Bisschen Anlauf dabei. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ging relativ schnell rum. Ja. War, sage ich mal, gut strukturiert. Eigentlich quasi immer was los. Ja. Ein bisschen mal dazwischen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Aber das war okay. Aber das war nur relativ kurz. Ich hatte keine Durststrecke bei dem Film. War jetzt keine Durststrecke. Ja. Nein. Also vom insgesamt, ich kann ihn jetzt nicht als, oh mein Gott, das war jetzt so großartig, klassifizieren, weil dafür war dann die Story ein bisschen sehr dünn, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Also es ist relativ schnell klar, gegen wen es geht, auch selbst wo der ist, das geht relativ schnell. Ja. Das heißt, wenn man den Film gesehen hat und jemand fragt, hör mal, worum ging es in dem Film, kann man relativ schnell erklären. Ja, ja. Ist man in ein paar Sätzen, ist man da durch. Mildert den Spaß nicht, nö, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich überhaupt nicht. Also von der Action gut gemacht. Ja. Man hat natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn das jetzt der, okay, da hätten wir uns jetzt wieder präparieren müssen, der wievielte? Was der ist das jetzt? 22. oder 23. ist es, glaube ich. Also, ich meine der 23. Wenn man jetzt ganz genau schaut, man könnte jetzt sagen, okay, das ist jetzt gewollt, das soll jetzt irgendwie ja, ein bisschen Anspielung sein auf was anderes. Ansonsten würde man sagen, ja, das habe ich schon mal gesehen. Das war, ja, also das es ist natürlich die Marvel-Formel drin, ne? Das auch, ist klar. Ja, aber auch selbst, sage ich mal, in den Action-Szenen. Also ich sage ja, jetzt mal, oh, guck mal, wir können was machen, dass wir unter einem Fahrzeug etwas explodieren lassen, sodass sich das überschlägt. Ja. Das hat sich dann jetzt eine Figur in dem Film einfach mal beim Winter Soldier abgeguckt. Ja, ja, ja. Er wird aber erwähnt. Er wird erwähnt. Ja, damit retten die das immer so ein bisschen. Ja, ne? Also das ist halt Motto, irgendwie, wir klauen bei uns selbst, aber wir stehen dazu und ja, eigentlich ist das eine Referenz an und das deswegen Referenz. Ist das jetzt cool, ne? Ja. Wenn das Schild wieder irgendwo drin stecken bleibt. Ja, wir wissen, das haben wir alles schon gemacht, aber eben deswegen. Ja. Also muss man sagen, kurzweilig, wie gesagt, ja, geht gut rum. Jo. Ich meine, das Budget ist immer da, deswegen auch, sage ja, ich mal, von den Effekten selber her kann man immer nicht sagen. Das ist immer sehr, sehr sauber gemacht. Kann ich nicht drüber meckern. Die CGI ist auch sehr sauber ja, gemacht. Ich hatte so ein obwohl bisschen... Obwohl CGI, muss ich sagen, ist er jetzt eher weniger. Also das ist jetzt nicht so ein Effektgewitter wie jetzt andere Superheldenfilme. Also nicht wie andere Superheldenfilme. Es geht, was das angeht, für mich eher Richtung... Ja, Winter Soldier ist im Prinzip das beste Beispiel. Ist ne? Im Grunde genommen... Also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man es sich anschaut, und ich meine das wirklich nicht despektierlich, es ist ein etwas kleinerer Film. Ja, ja. Ja, also wir sind nicht... Also man merkt ganz deutlich, wenn jetzt der letzte... Ja. Also wenn man jetzt direkt aus Endgame rauskommt und sich dann Black Widow anguckt, dann hat man irgendwie das Gefühl... ja, also ja, es ist eher so wie zum Beispiel wie bei Ant-Man. Ja. Ja, also es ist so ein bisschen die zweite Reihe sozusagen, das Mega-Event. Ja. Da wird nochmal ganz anders reingepumpt. Die werden auch anders strukturiert. Mhm. Wie gesagt, das mindert... Das Ganze überhaupt nicht, nur man sieht einfach sozusagen ein bisschen, wo der Unterschied einfach ist. Es gibt allerdings so ein paar Sachen, die einem vielleicht den Spaß verderben könnten, also die ich als Kritikpunkte auf jeden Fall auffassen würde. Das ist also einmal, ich persönlich finde, man merkt dem Film an, dass er mindestens 5 Jahre zu spät kommt, weil er spielt auch 2016, und ich finde, er hätte auch 2016, 2017 erscheinen müssen, weil wir haben halt jetzt einen Film über eine Figur, die schon tot ist, von der wir wissen, dass sie stirbt. Das wird dann in der, wie gesagt, Spoiler, ne? Ich wollte es vorher sagen. Aber die haben ja den Film jetzt geguckt. Achso, ja, die haben ja den Film geguckt. Stimmt, ihr habt ihn ja gerade gesehen. Das wird ja in der Post-Credit-Szene, ja, da hat sie dann, also erstmal in der ja, 2 Wochen später Szene, was mich gewundert hat, das war eigentlich gefühlt eine Mid-Credit-Szene, ne? Diese 2 Wochen später, das war also irgendwie, ich weiß es nicht. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass die in dem Moment, wo Natascha da steht und Ross ankommt mit seinen 8000 Fahrzeugen, die dann irgendwie für 500 Meter 3 Stunden brauchen, um da zu fahren. Wie gesagt, russische Mautstation war da bestimmt irgendwie. Mussten sie erstmal alle 50 Fahrzeuge. Die mussten erstmal warten, bis alle, die sie sonst, mit denen sie sich sonst genau. noch hätten beschäftigen müssen, bis die alle weg waren. Genau. Und dann, ne, nach dem Motto, haben wir jetzt heute, haben wir jetzt Lust, irgendwie zu ja. fighten, auch wenn wir da irgendwie 20 Hammers eingeflogen haben. Ja, Wahnsinn, ne? Also, aber sie haben dann gewartet, bis alle, mit denen sie hätten wirklich kämpfen ja. müssen, bis die weg waren. Ja. Wie gesagt, und sie steht halt dann da und das wird ja auch gar nicht aufgelöst, was da jetzt genau passiert ist. Nö. Ist jetzt abgehauen, hat die sich mit denen arrangiert. Normalerweise hätte ich jetzt erwartet, da kommt jetzt erstmal ein Stück Abspann und dann käme normalerweise, wäre das in Marvel-Filmen so gewesen, dann käme das, was dann 2 Wochen später ist, käme als Mid-Credit-Scene. Ja, also wo Natascha dann plötzlich die blonden Haare hat, was ja für jeden das Ausrufezeichen ist. Wir befinden uns kurz vor Infinity War. Also, oder zumindest näher an Infinity War dran. Ja. Faden verloren. das schneiden wir raus. Ich höre mir das sowieso alles nochmal an. Ja. Ja, du hast halt hier jedes kleine Geräusch, das hörst du halt sofort. Ja. Ich muss auch mit meinem Stuhl ein bisschen aufpassen, das nicht. Ja. Okay, ab hier. So. Es ist ja so, dass. Das hat mich jetzt rausgebracht. Warte mal. Ich wollte auf. Genau, man hat halt. Es ist so. Man hat. Natascha hat ja dann plötzlich die blonden Haare, ja, wo 2-mal im Film quasi darauf hingewiesen wird. Also am Ende hat sie dann die blonden Haare. Jeder weiß, aha, kurz vor Infinity War. Und ziemlich am Anfang des Films hat sie schon dieses Haarfärbemittel blond. Das zeigen ja. die kurz. Ja. Das ist aber so eine Blink and you miss it Szene. Ja, das sind diese Szenen, dieses klassische, das müssen wir in Akt 1 müssen wir das einführen, ja. damit wir dann Akt 3 darauf zurückkommen können. Ja, natürlich. Können. Also so dieses, wer sich immer gefragt hat, wo eigentlich diese Weste herkam in Infinity War. Ja. Ich konnte mich da nicht mehr dran also erinnern. Also haben wir das irgendwie, haben wir dann das in Akt 1, haben ja. wir das thematisiert. Ja. Mit ach, deine Weste gefällt mir oder die Weste finde ich irgendwie seltsam und dann kriegst du die am Ende. Ja. Aber ich meine, das ist an sich so das Nette. Man merkt das, aber ich gebe dir recht, im Grunde genommen, man hätte das tatsächlich auch anders machen ja. können. Mit den Mid-Credit, Post-Credit Szenen, ja. Auch eine Sache ist, die ich als Kritik schon gehört habe über den Film, war einfach, ja, das hätten die als Serie machen sollen, weil der ist so gerusht, hat er sich angefühlt. Die Charakterentwicklung ist nicht so extrem. Finde ich nicht so das beste Argument, weil wenn du danach gehst, dann könntest du das bei jedem Film sagen. Dann hätte ich auch bei Ant-Man hingehen können und sagen, hätten sie mal besser eine Ant-Man-Serie gemacht, dann hätten wir die Tochter besser kennengelernt oder besser kennenlernen können und so weiter. Ich meine, das ist das Dilemma, was sie jetzt vielleicht durch die Serien haben, richtig. Dass dieser Vergleich sofort gezogen richtig, wird. Richtig, das wollte ich nämlich gerade sagen. Dadurch, dass die Serien eine längere Laufzeit haben. Ja. Klar, wenn man das richtig macht und wenn man es gut macht, ja. dann haben wir diese Charakterentwicklung und dann haben wir die natürlich deutlich, sag ich mal, ausgeprägter, tiefergehender und so weiter, immer vor dem Hintergrund, man muss es richtig machen, ja. weil insofern würde das für alles gelten. Mhm. Ja, hätte ich keinen Iron Man Film gemacht, sondern eine Iron Man Serie ja. und möglicherweise 3 Staffeln Iron Man anstatt Iron Man 1, 2 und 3 hätte ich eine Winter Soldier Serie gemacht. Eben. Ja, hätte ich eine, aber man kann das mit allem machen, hätte ich gesagt, hättest du eine Civil War-Serie wäre eine bessere Idee gewesen. Eine Civil War-Serie wäre definitiv eine bessere Idee gewesen, ja. Vielleicht. Hätte man eine Infinity War-Serie gemacht auf 20 Stunden, da wäre noch mehr drin gewesen. Das liegt da so ein bisschen in der Natur der Sache. Das fällt natürlich jetzt besonders auf, ja. Da es die Serien jetzt gibt. Ja, vor allem, weil wir jetzt in der Zeit leben. Mhm. Wir haben gerade heute eine Zeit, deswegen wird es von manchen als goldenes Serienzeitalter genannt. Heutzutage ist halt die Production Value so dermaßen hoch von den Serien, wenn es früher geheißen hat, da kommt eine Serie drüber. Mhm. Darf ich mal an die Blade-Serie erinnern oder die Highlander-Serie? Das hat uns eigentlich immer als Zuschauer gesagt, um Gottes Willen, das wird nichts. Ne? Kommt kein Kinofilm, geht als Serie weiter, war immer eine schlechte Nachricht. Ja. Das ist nicht mehr so. Das ist auch bei Star Wars nicht mehr so. Nee. Das ist wirklich der Unterschied. Ja. Allerdings hat man das auch früher in die andere Richtung immer gesehen, dass die Leute gesagt haben, oh, Star Trek The Next Generation war als Serie immer so viel besser als irgendwie Star Trek die Filme, weil da haben die dann immer diese Sachen und dann wurde das dann in die zwei Stunden reingepackt. Und das war dann immer die zwei Stunden aufgeblasene Folge der Kinofilme. Genau, genau. Und ich sag mal, jetzt haben wir die Kinoqualität als Serie, ja, und dann fällt das natürlich besonders auf. Wobei, muss man jetzt zum Beispiel auch sagen, ganz kurzer Exkurs dazu, weil ich sagte, man muss das richtig machen. Ja. Nur als Serie zum Beispiel das zu machen, ja, bewahrt einen nicht davor, dass es trotzdem gerusht ist, wenn man jetzt guckt, wenn man jetzt sich zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier ansieht, ja, da hat man die Charakterentwicklung von John Walker war wo? Also gar keine. Hat man gesehen, also auch wenn man die vollpackt. Ich mochte die Serie, aber... Ja, nur man sieht auch da... Ne, der kam aus dem Nichts und ja. Genau, also wäre das jetzt ein Film gewesen, das hätte jetzt noch nicht mal einen Unterschied gemacht. Ja, ja. Also da ist jetzt dadurch, dass es eine Serie war, hat er davon nicht profitiert. Mhm. Und wäre es ein Film gewesen, wäre jetzt auch nicht wesentlich weniger drin gewesen. Also gut, aber das galt jetzt nur für Battlestar. Habe ich den Namen jetzt endlich mir richtig gemerkt? Battlestar hieß er, glaube ich. Der Sidekick von ihm, oder? Ja. Für Battlestar und für John Walker. Richtig. Was Winter Soldier und Falcon angeht, die haben natürlich ganz, ganz viel bekommen. Richtig. Richtig. Also durch diese ganze PTSD-Geschichte. Also genau, also da war zum Beispiel der Character Arc für den Falcon, das wäre tatsächlich, oder der hat da jetzt wirklich von profitiert. Ja. Das wäre jetzt in einem Film, ja, auf zwei Stunden, noch mit den anderen Charakteren dabei. Das wäre dann wieder so ein Problem gewesen. Aber das ist sozusagen der Vorteil, den man mit Serien hat, wenn man das richtig angeht, dass man das tiefer machen kann, wobei man jetzt auch sagen muss, Black Widow ist jetzt in jede Menge Filmen drin gewesen. Da haben wir das Bild. Und also wir brauchten keine mehr, der... Also ich gehe nicht davon aus, dass jemand... oder wie soll man es sagen? Ich glaube, wenn jetzt jemand nur in Black Widow-Film reingeht und erwartet, dass er alles versteht, schwierig. Also nicht vor dem Hintergrund des Cinematic Universe. Ja, nee, kannst du nicht. Also wenn man sagt Standalone bedeutet so unabhängig, wie es geht, aber natürlich immer in Verbindung mit dem Rest. Also dem Film würde jemand, der noch nichts vorher gesehen hat, folgen können. Ja. Aber so Sachen wie zum Beispiel Danke für Ihre Kooperation oder so dieses... Allein in der Post-Credit-Szene kommt ja die Contessa, Valeria irgendwas, ich kann mir den Namen nicht merken von der, die jetzt gerade den Nick Fury macht und quasi Avengers B-Team zusammenstellt. Ne? Ich glaube, die werden wir noch öfters sehen. Genau, also Valentina kommt ziemlich gut rum. Ja, ich erwarte sie tatsächlich bei She-Hulk erwarte ich sie tatsächlich schon fast. Ja, also Valentina kommt gut rum. Ja, ja. Den US Agent hat sie sich schon aufgebaut. Ja. Jetzt hat sie sich noch ihre Black Widow-Variante geholt. Sie wird sich wahrscheinlich noch den Hulk sichern. Ja. Irgendeine Version davon, ob jetzt... Ja gut, ob jetzt... She-Hulk. Ob jetzt Jane Foster dazukommt oder nicht, habe ich ja eben diesen lustigen Versprecher gehört. Ich habe ja Jane Fonda statt Jane Foster gesagt. Und ich fand das eine gute Idee. Das wäre auch nicht schlecht, ne? So in diesen Aerobic-Klamotten. Jane Fonda als Thor. Als Thor. Auf jeden Fall könnte She-Hulk da noch was lernen. Ja, doch, durchaus. Aber das ist halt tatsächlich, und vielleicht bin ich da auch das Schorf gewesen, weil mir ist es ein bisschen später erst aufgefallen, das hätte einem eigentlich schon am Ende von Falcon and the Winter Soldier auffallen können, dass sie im Prinzip dasselbe macht und auch dieselbe Rolle einnimmt wie Nick Fury. Ja, ja, ja. Ich wollte noch mal kurz auf diesen ersten Punkt, wo du sagtest, hier, der Film kommt eigentlich zu spät. Ja. Ich finde das interessant. Es hat eine gewisse Ironie, dass ausgerechnet der Film, den Marvel aus irgendeinem Grund über Jahre nicht machen wollte, obwohl er eigentlich naheliegend war, dass das jetzt ausgerechnet der Film war, der dann auch noch durch Corona verschoben worden ist. Also irgendwie, und dann wird er teilweise noch nicht mal im Kino ausgewertet, weil er noch boykottiert wird. Ja, wir hatten kein Glück und da kam noch Pech dazu. Also die, das ist halt echt irgendwie so die ganze Welt irgendwie von Marvel Studios angefangen über Kinobetreiber und ein Virus. Ja. Irgendwie alle haben was gegen Scarlett als Solo-Heldin in ihrem eigenen Film. Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, ich mag die Figur, ich mochte den Film. Ja. Es war aber auch im Vorfeld einer der Filme, wo ich mich eher darauf gefreut habe. Es gibt durchaus von den kommenden Marvel-Filmen Filme, wo ich gehypter bin und Filme, wo ich weniger gehypt bin. Ich bin zum Beispiel relativ wenig gehypt von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Aber gut, ich war auch im Vorfeld zu Guardians of the Galaxy, bevor ich das Comic gelesen habe, nicht gehypt. Also, man darf Marvel nicht unterschätzen. Ich wollte sagen, gehypt bedeutet ja einfach, dass es Sachen sind, wenn man davon hört, dass die kommen, da ist man komplett begeistert. Ja. Heißt jetzt für uns beide ja nicht, heißt für uns beide ja immer, wenn wir sagen, wir sind da jetzt nicht gehypt, heißt, ja, wir gucken es sowieso. Das steht außer Frage. Es gibt nur Sache, dass man sagt, das muss ich gucken, das muss ich so schnell wie möglich gucken, das, ja, und so weiter. Den hätte ich am liebsten morgen schon. Ne? Genau. Und so geht es mir bei Shang-Chi überhaupt nicht. Genau, genau. Aber ich sage jetzt mal... Also wo ich mich tatsächlich im Augenblick am meisten drauf freue, sind halt von den Filmen, die angekündigt sind. Jetzt nicht von allen Filmen, die angekündigt sind, weil wenn du die jetzt alle durchgehst, das sind ja noch ein paar, aber der Doctor Strange, Quantumania ist Ant-Man 3. Doctor Strange and the Multiverse of Madness, das sieht sehr interessant aus, da bin ich drauf gespannt. Auf den nächsten Spider-Man sowieso. Ja. Ob ich recht habe mit meiner Theorie, weil ich bin der Meinung, die wird, ne, komplett Spider-Man mitsamt seinen Leuten wird komplett im Sony-Universum landen am Ende des Films. Werden wir sehen. Ist meine Theorie. Ja. Ich werde eh recht haben. Übrigens, James Bond stirbt im nächsten Film. das hatte ich, was, da war noch was. Ja gut, gilt nicht. Venom 2 gilt nicht. Venom 2. Ist kein MCU. Das, also im Sinne von, ich war jetzt nur bei MCU, weil dann müsste ich noch andere. Also ich muss sagen, was ich einfach gerne da sehen möchte, ist einfach Fantastic Four. Ich bin gespannt, wie sie es machen. Also ich muss tatsächlich gestehen, auch wenn jetzt ganz viele Leute wahrscheinlich abschalten werden, ich habe damals, ne, heute wirken die wahnsinnig käsig, aber als ich damals geguckt habe, die ersten beiden Fantastic Four Filme, ich fand die jetzt nicht megamäßig geil, aber ich fand es auch nicht beleidigend schlecht. Also ich habe so, kann man sich mal angucken. Das war so mein Ding, was ich damals damit Jessica hatte. Alba, ne? Ja, ne? Was den neueren Fantastic Four angeht, ja, bis zum Zeitsprung war er ganz, ganz nett. Danach, war brauchbar. Ja. War brauchbar. Danach leider nicht. Ja, ja, ich war, aber dann, also das ist zum Beispiel sowas, wo ich wirklich mal gespannt bin. Ja. Ja, das ist sowas, wo ich sage, oh ja, das möchte ich gerne mal sehen. Wenn das nämlich tatsächlich jetzt dann eben als Bestandteil des MCU und dann mal gucken, wie sie es machen, wie sie sich da aufstellen, wie sie casten und so weiter und so weiter. Also das stelle ich mir schon gut vor. Mhm. Ja, vor allem, weil ich immer finde, Fantastic Four, das ist wirklich ja so das absolute Urgestein. Ich sage mal so, also zumindest was Marvel angeht. Spider-Man, Fantastic Four. Ja. Das ist so die Grundlage. Da ist dieser Marvel-Zug, der bis heute mit Highspeed läuft, da ist der gestartet. Und deswegen, das ist wirklich so Marvels First Family. Ja, Spidey ist eigentlich der erfolgreichste Superheld. Ja. Ne? Also ich weiß, Batman ist der beliebteste, aber über die ganzen Kiddies, das ist immer Spider-Man. Also was Erfolg angeht, das ist Wahnsinn. Ja, und deswegen finde ich ja, deswegen gehören die Fantastic Four dahin, wenn man sagt Marvel und dann sagen, ja, aber Fantastic Four haben wir nicht. Ist ein bisschen doof. Ich sag mal, das fehlt dann so. Das ist so wie, du kannst DC mal sagen, ja, aber wir haben uns das überlegt und ich sag mal, manche Sachen kann man rauszögern, aber das ist zum Beispiel so wie bei DC, irgendwie ist es zwangsläufig, musst du Green Lantern machen. Ja. Das ist einfach dabei. Das ist vielleicht jetzt nicht das Mega-Ding, weil Superman, Batman, Wonder Woman und so, aber irgendwas würde immer irgendwie fehlen, wenn du diese Ecke nicht hättest. Ja, das ist halt diese kosmische Ebene, die irgendwie überhaupt nicht abgedeckt ist. Genau. Und kosmisch ist ja im DC-Universum mindestens genauso viel los wie im Marvel-Universum. Und dann hast du nämlich, weil dann, wenn Fantastic Four da sind, dann ist Inhumans dabei, ist Galactus dabei und so weiter. Dann kommen diese ganzen Sachen da eben richtig auch ins Rollen. Was DC angeht, ich hätte gern Lobo-Film ab 18. Klar. Ja, klar. Das wäre geil. Klar. Ja, aber wobei, der kam doch irgendwo. Kam der nicht in der Smallville-Serie? War da nicht Lobo dabei? Irgendwo war doch Lobo. Ich meine, das wäre die Smallville-Serie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich weiß, im Comic, in der Animated-Serie war. Ja. Vielleicht habe ich es verwechselt. Ja. Schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Die es bei YouTube gucken. Genau. Geekplätzchen haben einen eigenen YouTube-Kanal. Kann man auch mal erwähnen. Ja. Und bei meinem Saw Maniac YouTube-Kanal werden die Sachen hochgeladen. Wie gesagt, wo ich ganz bei dir bin, wenn man sagt, der Film kommt jetzt und es spielt keine Rolle, ob er jetzt 21 kam, wäre 20 gekommen. Er kommt einfach deutlich zu spät. Ja, leider. Deswegen weiß ich auch nicht, ich meine, unterm Strich, wenn man... Es ist das Solo-Problem. Es ist ein Film über eine Figur, von der wir genau wissen, die ist tot. Ich wollte gerade sagen, das finde ich so bemerkenswert. Lucasfilm hat das gemacht. Ja, wir lassen Han Solo sterben und dann machen wir einen Film über Han Solo. Ja. Der Punkt ist natürlich im Grunde genommen, man hat jetzt diesen Film gemacht mit Black Widow. Ja. Die Frage ist einfach, wieso gibt es diesen Film eigentlich? Und wenn wir das jetzt, sage ich mal, perspektivisch sehen, diesen Film gibt es nicht wegen Black Widow, Klammer auf, Natascha Romanoff, Klammer zu, sondern... Ja, wegen ihrer Schwester. Den gibt es wegen Yelena. Und weil wir im Sinne von Marvel, weil sie ihn jahrelang versprochen haben. Ja, nur man hat so ein bisschen den Eindruck, so nach dem Motto, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ob irgendwie Scarlett Johansson für eine bestimmte Zahl von Filmen unterschrieben hat und einer war noch offen, musste sie in diesem Film vorkommen, weil rein grundsätzlich hätte man auch einen Film machen können, der tatsächlich nach dem Infinity War spielt und dann... aber vielleicht hättest du dann die Leute nicht dazugekriegt. Das ist der Punkt. Dann hättest du die nicht reinbekommen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Also sie ist auch da natürlich, weil die Leute nochmal sozusagen, das ist jetzt eure Chance, wenn ihr nochmal Black Widow, wenn ihr nochmal Scarlett sehen wollt, dann müsst ihr jetzt in diesen Film, weil wenn ihr den nicht gesehen habt, danach ist nicht mehr. Also beim MCU-Marathon werde ich mir den Film definitiv nach Civil War angucken. Also das Post-Credit-Szenen hin oder her. Ne? Das ist... Ja. Also insofern, wie gesagt, gut gemacht. Jo. Ja. Durchaus auch ein bisschen humorvoll dabei. Ja, überraschenderweise. Also, weil ich hatte mir den Film so... ich hatte mir den eher Richtung Winter Soldier und so weiter vorgestellt, aber viel, viel ernster. Ich weiß gar nicht warum. Weil, ne, alles so mit dieser, es ist ja eigentlich eine krasse Hintergrundgeschichte, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Weil für jede Widow, die diesen Red Room komplett durchläuft, sterben 19. Richtig. Und wie viele Widows haben wir da gesehen? Einige. Richtig, ja. Na, und selbst die es eben richtig in dieser Endstufe des Programms schaffen. Ja, ich meine, das war ja so quasi so ein bisschen nonchalant, wo man so zwischendrin mal erzählt, dass also da Sorge getragen wird, dass die also auf jeden Fall immer kinderlos bleiben. Ja. Das ist dann mal so zwischendrin mal sozusagen da so erklärt. Ich meine, ich fand es gut, dass man das jetzt nicht irgendwie rührselig irgendwie gemacht hat. Wobei ich den Grund nicht, oder vielleicht habe ich es einfach nur nicht kapiert, warum sind die eigentlich sterilisiert worden? das. Ist das wie bei Hunden, die man dann kastriert, damit sie folgsamer sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Also man, es gibt ja offensichtlich auch kein Beratungsgespräch sozusagen. Das läuft einfach so. Das heißt, dem wird jetzt auch nicht gesagt, wieso, weshalb, das ist jetzt so und das ist eben, keine Ahnung, möglicherweise, ob das sozusagen für sozusagen so eine Art ist, dass, dass sie da nicht irgendwie von der Fahne gehen könnten, wie auch immer, keine Ahnung. Aber es ist ziemlich krass. Ja, und, also was da halt eben dahinter steckt alles, das ist schon sehr, sehr düster. Ne? Ja. Also dieser Vergleich mit dem folgsamen Hund, ne, den man dann kastrieren muss und so weiter, das ist gar nicht so weit weg, weil er hat sie ja richtig konditioniert, inklusive Pheromonsperre und mit was weiß ich nicht auch allem. Also das sind Werkzeuge. Ja. Das sind Werkzeuge, die werden dahingestellt. Man sieht ja auch, dass zum Beispiel, wenn da versagt wird, dann gibt es eine Funktion, dass die sich dann selber aus dem Leben nehmen. Also das ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich krass. Mich hat das Ganze sehr an Hitman erinnert. Ich weiß, kennst du, glaube ich, nicht. Es sei denn, du hast den Film gesehen, der aber nicht so viel. Es geht eher um das Spiel, weil da ist halt auch die Organisation und so weiter, die halt auch genetisch verbesserte und trainierte, von der Kindheit an ausgebildete Superkiller hat. Und letzten Endes schlägt in dieselbe Kerbe. Ja. Und Scarlett Johansson ist nicht wirklich 47, aber sie ist halt schon der Outcast, der halt das ganze System sprengt. Ja, vor allem das Interessante ist, das ist nur ganz, ganz kurz, ist das mal angeklungen. Diese ganze Geschichte mit der Pheromonsperre und mit diesem Ausrichten, das gibt es wegen ihr. Also ihr Ausscheiden, ihr Gehen von der Fahne hat dazu geführt, dass den anderen das überhaupt... Das haben die eigentlich nur impliziert, aber nie nicht wirklich. Das ist mal zwischendrin, ist das mal so in einem Dialog so nach dem Motto, das machen die mit uns, weil du bist abgehauen. Und die Reaktion bestand darin, dass man das nicht nochmal erleben wollte. Und deswegen ist das eigentlich, deswegen gibt es das alles überhaupt nur. Das hat man dann irgendwie so im Verlauf des Films, hat man das so ein bisschen vergessen. Das ergibt schon Sinn. Ich fand auch den Hinweis ganz gut. Die erste Frage, die man sich natürlich jetzt ursprünglich stellt, ist, da gibt es halt diese Organisation, diesen General Dingsbums, ich habe den Namen vergessen. Aber Namen merke ich mir generell nicht. Steht der hier irgendwo? Wir haben gerade die Seite offen. Siehst du da irgendwo? Keine Ahnung. Verfolgt von einer Macht, die vor nicht zurückschreckt. Nee. Ist ja auch egal. Jedenfalls dieser General. Ja, dieser General. Er greift sie ja nicht an, die ganze Zeit. Und Black Widow hat sich nun wirklich nicht bedeckt gehalten. Also sie hat Städte vom Himmel fallen lassen. Und also wirklich Avengers-mäßig und auch die Sache in New York, die war nicht wirklich undercover. Und man fragt sich ja natürlich erstmal, warum haben die nicht angegriffen und ausgeschaltet? Ja, weil wenn du mit dem Hulk, Thor, Iron Man und Captain America befreundet bist, dann ist schwierig. Richtig. Erst als der Bruch kam durch Civil War, war es halt eben möglich, also ist er angreifbar geworden, aber auch da hat sie eigentlich, ist nicht angegriffen worden. Selbst da hatten sie noch Respekt, weil es ist ja andersrum gelaufen. Ja. Also eigentlich war sie schon komplett safe, aber sie hatte dann noch was zu erledigen. Ja. Ich meine, das ist dieses typische jetzt hier Woman on a Mission. Das merkt man. Das ist, sag ich mal, dieses das kennt man mit, sag ich mal, es ist ein ganzes weites Stück, einfach nicht nur ein Superheldenfilm, vor allem ist es ein quasi Agentenfilm. Ja. Also man sieht es, ne, wenn Black Widow Zeit hat, dann schaut sie James Bond. auch produktionsweise. Ja, ich meine, komm, du bist, sie wurde ja von der Ehefrau von Daniel Craig großgezogen. Also quasi zumindest 3 Jahre lang war die ihre Mutter ja die Ehefrau von Daniel Craig. Ja, ja. Rachel Weisz und. Ja, also man sieht das, ne? Oder wenn eben der Soundtrack zu dem Film Ja. Ja, kommt von dem, der dann Mission Impossible Fallout den Soundtrack geliefert hat. Also schlägt halt komplett in diese Spionage-Thriller. Genau, gerade weil sie eine dieser Figuren ist, die jetzt ohne Superkräfte in dem Sinne daherkommt. Ja, ne? Also da ergibt das dann Sinn. Obwohl ich das mit den keine Superkräfte, also da kann man dann eine Rakete unter ein Auto schießen, das Auto überschlägt sich 28 Millionen Mal, rast dann genau passend, aber da passte wirklich kein Blatt Papier mehr dazwischen, die U-Bahn-Treppe runter und bleibt auf dem Dach in der U-Bahn liegen und die krabbeln da einfach raus und haben nichts. Ja. Das sind Superkräfte. Das sind Superkräfte. Das sind einfach Superkräfte. Das haben sie sich gut abgeguckt. Ja, weil das wäre jetzt schade, wenn an der Stelle der Film jetzt vorbei gewesen wäre, wenn die nächste Szene gewesen wäre, beide liegen im Krankenhaus mit massivem Schleudertrauma. Komplett eingegipst. Ja. Vom Hals abwärts gelähmt. Ja. Und dann irgendwie die Einblendung kommt 3 Jahre später oder sowas, wofür dann eigentlich innerhalb der Kontinuität die Zeit nicht reicht. Also sie hält schon ein bisschen mehr aus, als ein Normalsterblicher aushalten würde. Auch sie bleiben Superhelden. Physik ist was für Bierverderber. Sie bleiben Superhelden. Ja. Ja. Und man sieht auch diese Organisation, dieser Red Room, der hat auch so seine Variante der Stormtrooper am Start, die genauso zielsicher sind. Ja, aber ich sag halt, es ist Plot-Armor. Genau, weil man kann es sehen. Also das war schon richtig kunstvoll. Der hat auf den Hubschrauber geschossen. Und wenn Jelena in der Tür steht und er schafft es, links neben ihr ins Blech zu schießen, rechts neben ihr und in der Mitte, wo sie steht, nicht. Ja, und auf der anderen Seite hat halt der Red Guardian, als sie da halt auf dem Flugplatz am Anfang, er schießt halt, er muss 2-3 Mal schießen, klar, aber er schießt so auf das Auto, dass das eine Auto das andere umhaut und von der Landepiste weghaut. Das sind die Profis. Und sich das ist, wenn du mit Profis arbeitest. Das einmal mit Profis arbeiten. Ja, er hat mit Profis gearbeitet. Ich fand das lustig für sozusagen die absoluten Marvel-Insider. Ja, wenn er der Red Guardian ist und dann das verwechselt wird und die sprechen die mit Crimson Dynamo an. Crimson Dynamo, genau. Ja, und den gibt es tatsächlich. Ja, ich muss jetzt so tun, als wüsste ich das. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Weil diese Figur tatsächlich existiert. Also das ist da mal so zwischendrin mal so die Superhelden-Namen verwechselt. Ist das denn in den Comics mit dieser Familie ähnlich, oder? Ich sage mal so, da muss man jetzt so ein bisschen gucken, wie man das sieht. Oder welchen Reboot du daher nimmst, oder? Entweder das, genau. Also erstmal gucken sozusagen, wo man da sozusagen von der Comic-Kontinuität, wo man da gerade steht. Mhm. Wenn man wirklich mal so ein bisschen in die ursprünglichen Sachen reinguckt, dann wäre das eigentlich sozusagen der Hauptkritikpunkt, weil davon einfach so gar nichts eigentlich vorkommt. Also die Vorstellung, dass also der Red Guardian sozusagen Vater, Ziehvater, wie auch immer von Black Widow, nein. Es ist auch eigentlich nicht die Schwester, ja, und wenn man guckt, Yelena ist eigentlich angetreten, um Black Widow zu töten, um die neue Black Widow zu werden. Ah, okay. Ja, also der erste richtige Auftritt von Yelena. Da ist sie unterwegs, um eben Natascha zu töten, weil sie der Meinung ist, Natascha ist quasi einfach verweichlicht. Oh, die zieht das Programm nicht wirklich durch und sie ist eigentlich viel besser, als wenn man jetzt in diese Marvel Knights Geschichte reinguckt. Ja, und du hast beim Reveal vom Taskmaster hast du ziemlich mit dem Kopf geschüttelt. Das weil davon ist quasi, überhaupt nicht also, der Taskmaster. Also ich sag mal, ich muss dazu sagen, für die ja zuhören, ich bin jetzt nicht in der allerletzten Variante der Kontinuität irgendwie großartig bewandert. Wenn ich da drauf schaue, schaue ich viel in 80er, 90er, vielleicht noch mal so früher 2000er. Ja, bist halt alt. Ja, ich bin alt. Und wenn da jetzt irgendwas rebootet worden ist zwischendrin oder so, dafür ist das zu oft passiert leider in der letzten Zeit. Also der Taskmaster, das war quasi komplett ausgedacht. Ja. Weil der Taskmaster ist der Taskmaster ist normalerweise, das ist ein Freelancer, der mal quasi ein Bösewicht ist, mal ist er dann unter Vertrag bei S.H.I.E.L.D. als Ausbilder. Aber das mit diesem Mimik, dass Leute perfekt nachmachen also kann, das ist, glaube ich... Genau, also das, was jetzt sag mal, in der Figur stimmte, war, dass der Taskmaster quasi eine Art fotografisches Gedächtnis hat, auch was Bewegungen und sonst was angeht. Das heißt, er kann alles das kopieren. Das heißt, deswegen auch in dem Comic, der Taskmaster hat dann zum Beispiel ein Schild und der kann die Wurfkunst von Captain America komplett kopieren. Oh, okay. Ja, also, weil wir vorhin von Jon Stewart sprachen. Ja. Als sie damals im Comic Jon Stewart, Jon Walker, verzeihung. Ich wollte sagen, Jon Stewart ist eine Green Lantern. Genau, Jon Walker. Jon Walker. Jon Walker zu Captain America machten. Und er eben auch dieses klassische Captain America-Kostüm hatte und so weiter und so weiter. Er sollte da der Captain America sein. Ja, wen haben sie dann geschickt, um ihn zu trainieren? Den Taskmaster. Richtig, weil der konnte ihm das dann entsprechend beibringen. Das heißt, der ist einfach ein Söldner. Ah, okay. Und diese Hintergrundgeschichte, die Figur jetzt hatte, zumindest so kannte ich sie nicht. Wenn jetzt, wie gesagt, wenn da Fans vielleicht von Comics sagen, hör mal, das haben die vor 3 Jahren so etabliert, okay, ich kannte es jetzt selber so nicht. Okay. Ist auf jeden Fall nicht die klassische Variante. Wie gesagt, die ganze Familiengeschichte da auch nicht unbedingt. Ich meine, ich fand es generell ganz nett. Also ich musste am Anfang an The Americans denken. Wahrscheinlich ist das auch Absicht gewesen. Was war ja The Americans? Er hat dann irgendwelche Codes, glaube ich, geklaut. Ne? Ah, und dann ist ja noch Red Guardian kam ja ins Red Guardian kam ja ins Gefängnis. Und da erzählt er ja, dass er Anfang der 90er, die Nuklearcodes war das in den 80ern. Er hatte die Nuklearcodes und dann hat er gegen Captain America gekämpft. Ja. Und dann sagt der andere Gefangene zu ihm, du hast ja nicht mehr alle. Captain America war zu dem Zeitpunkt im Eis. Der ist erst 2012, ist der ja bei Avengers 1 aufgetaut worden. Kann nicht sein. Kann schon sein. Also ich dachte zuerst, dass es vielleicht der aus der Falcon and the Winter Soldier Serie wäre, dieser gescheiterte Captain America. Mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass der liebe Steve Rogers nach Endgame zwar zu Peggy zurückgefahren ist, aber hin und wieder mal ein gewisse S.H.I.E.L.D.-Agenten gekommen sind und sagen, ja, da müsstest du noch mal eingreifen, dass er quasi so seine Zweitkarriere als zeitreisender Captain America, könnte ich mir vorstellen. Könnte gut sein, vor allem weil... Weil das klang nicht wie eine Lüge von Red Guardian. Nee, das klang nicht wie eine Lüge und vor allem, weil weil die Geschichte 2016 spielt, für die ist das tatsächlich so, dass Captain America 2012 aus dem Eis gekommen ist. Das heißt, alles danach... Wissen die ja nicht. Das ist noch gar nicht passiert, das wissen die nicht. Das passiert ja erst 2022, 2023, das sind ja die 5 Jahre. Ja. Achso, übrigens, die Black Widow 2, Yelena, die muss aber auch weggesnappt worden sein. Weil die in der Post-Credit-Szene nicht 10 Jahre älter aussieht. Also 5 Jahre würde ich ja noch abkaufen, aber 10 Jahre älter ist das nicht. Ja. Das heißt, die muss also erst mit dem Blip wiedergekommen sein. Ja, ja. Ist schön, da kann man die wunderbaren Altersgeschichten wunderbar abhaken, was das angeht. Weil 5 Jahre kriegst du immer noch irgendwie geschlabbert. Was ich nett fand, war, dass sie noch so ein paar Lücken gefüllt haben unterwegs. Also immer so diese, ich war mit Clint Barton in Budapest. Ja, genau. So dieses, also quasi genau wie Budapest oder auch witzig, ne, dass das der, ich weiß gar nicht, wie hieß der eigentlich, der hieß nur Agent, glaube ich, ne? Dieser, der Natascha immer alle Sachen besorgt hat, da haben die überhaupt keinen Namen genannt. Nee. Der dann halt irgendwie Budapest gesagt hat, die Budapest, nicht Budapest, aber ich sage auch immer Budapest, deswegen ist es halt irgendwie... Ja, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, es kann, habe ich letztens mal gelesen, es kann ein Wesenszug von Narzissmus sein, wenn man ungefragt die Aussprache anderer Leute korrigiert. Ah, okay. Ja, das habe ich ja gerade gar nicht getan. Nein, aber weil er... Du hast ja richtig ausgesprochen und ich habe es ja falsch gemacht. Nein, weil er sagte Budapest in dem Film und sie sagte Budapest. Also nicht es jetzt, war ja nicht, richtig nicht, zwanghaft, weil sie konnte es ja auch gar nicht dabei belassen. Genau, deswegen sagte ich das. Nichts gegen Natascha, aber das kann... Also, ich meine, gut, ist so. Ich meine, was ich dabei witzig fand, ist... dass sie immer gesagt haben, immer ist dir immer aufgefallen, immer wenn du da in Aktion trittst, dann hast du da diese Pose. Ja, das war geil. Hast du so eine Kampfpose. Und weil der Witz ist, dass dann eben zwei Figuren in dem Film versuchen, das nachzumachen. Ja. Ja, Jelena und der Taskmaster, glaube ich. Oder? Ja, ne, oder so. Also die versuchen, das dann nachzumachen. Und keinem gelingt das keinem so. Keinem gelingt das, war keiner ist Scarlett Johansson. Ja, also ist schon, finde ich ja so als Rückbezug, weil man denkt darüber nicht so nach. Aber wenn einem das so sozusagen so gezeigt wird, dann denkt man, ach ja, schon mal, in dem Film war das so, da war das so. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war es eine runde Sache. Ich wüsste jetzt nicht wirklich, was ich so massiv kritisieren sollte. Wie gesagt, also der hat jetzt nichts falsch gemacht, fand ich, der Film. Also wenn man gewollt hätte, ein paar Wendungen sonst vielleicht wären denkbar gewesen. Ich meine, man darf jetzt mit Physik nicht hingehen, weil... gut, das war's für die Spielverderber. Also dieser Red Room, der fällt ja dermaßen lang. Und es fallen interessanterweise im Marvel-Universum auch nicht alle Sachen gleich schnell. Ja, gut. Ja. Physik ist was für Spielverderber, ja, wie gesagt. Ja. Ich habe beim ersten Mal gucken, ich muss gestehen, ich habe es jetzt das zweite Mal gesehen. Das habe ich eben schon mal gesagt, weil ich bin ja kleiner Junge, ich kann ja nicht warten, bis dann der Watchman vorbeikommt. Ich muss halt immer vorher gucken. Auch auf der Leinwand habe ich schon mal gesehen. Ist ja auch egal. Rachel Weisz habe ich beim ersten Mal gar nicht erkannt. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe die noch als wie hieß sie? Ivy in die Mumie habe ich sie noch im Kopf. Aber das ist ja, das 20 schon, Jahre her. Schon, 25 wollte sagen, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, ein oder zwei Jahre ist das her. Ja. War Ende der 90er. Aber da kann man das immer sehen. Da muss ich immer sagen, das ist immer das, wo ich dann selber merke, dass ich alt werde, wenn Kinoheldinnen und Kinohelden, die ich damals geguckt habe, wenn die jetzt immer Eltern spielen oder Großeltern so. Also wenn Rini Russo sozusagen da das kenne ich immer so aus, was war das, Outbreak oder irgend sowas, ist sie da die Mutter von Thor. Diane Lane ist dann Ma Kent, also sie ist nicht Lois Lane, sondern sie ist Ma Kent. Und Kevin Costner ist der Vater von Superman. Ja, aber ein schlechter. Also den fand ich, das ist der einzige, den ich echt schlecht fand. Gut, er ist der Vater, also er ist nicht Superman, sondern er ist der Vater von Superman. Also ich war sehr, sehr, ich fand Tante May hot. Mhm. Gut, ich meine Marisa Tomei, aber auch die ist schon 50 plus. Ne? Da kann man das sehen. Ne? Das ist dann, da sind wir noch ein paar Jahre weg und irgendwann spielt Ben Affleck dann Alfred oder sowas, weil er da in dem richtigen Alter ist. Oder? Ich glaube, das wird er nicht tun. Ja. Und ich mag Ben Affleck als Bat. Ja. Ja, aber das ist, oder wenn man sich ansieht, Michael Keaton. Ne? Michael Keaton spielt nochmal Batman, aber er spielt dann den uralt Batman. Ja. Aber ich glaube, das ist mittlerweile, also das ist sowieso so eine Sache. Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Hm. Das ist genauso wie alle jetzt immer noch mit Spider-Man dran sind. Ne? Angeblich soll Tobey Maguire dabei sein, dann soll Andrew Garfield dabei sein. Dann haben beide gesagt, nee, ist Quatsch. Nichts Genaues weiß man nicht. Es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Es würde halt in diese Multiversum-Geschichte passen. Deswegen hatte ich zum Beispiel auch diese Vermutung, dass Red Guardian und Captain America, dass der halt Zeitreisender ist, weil das passt ja auch wieder in diese Multiversum-Zeitreisenummer rein, diese in Phase 4 gerade verstärkt fahren. Ja, also entweder, dass es tatsächlich der zurückgereiste Steve Rogers ist, der dann aus irgendeinem Grund nochmal aktiviert wird, sozusagen, um da zu kämpfen. Oder in einem Multiversum in Captain America, der nie im Eis war. Ja. Und ich habe keine Ahnung, aber ich, wie gesagt, ich glaube, der hat wirklich gegen den gekämpft. Ja, Red Guardian war witzig. Auch wenn ich die Figur überhaupt nicht kannte. War witzig. Ich sag mal, wirklich so wie wäre das, wenn Captain America ein alter Sack wäre? Ja. Wahnsinnig von sich eingenommen und so, irgendwie wenig heroisch. Ja, und total fallen gelassen von allen. Ne? Ja. Das kommt ja noch dazu. Ja, in einem. Ja, also für die Zocker unter uns, als ich diesen Gulag gesehen habe, wo sie ihn halt rausgeholt haben, es gibt eine Hitman-Version, eine Hitman-Mission, wo man quasi Sniper-Challenge machen muss und es sieht halt genauso aus. wie diese... Ich denke, das ist schon auch so als Referenz. Ich weiß gar nicht, ja, ob sie bei Computerspielen Referenzen machen, weiß ich gar nicht. Aber es hat mich total daran erinnert. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, da gibt es Leute, die kennen das. Ja, ja, ja. Und die fühlen sich dann daran erinnert, weil, wenn man mal schaut, er kann eigentlich dermaßen leicht aus diesem Ding ausbrechen. Man fragt sich immer, warum sitzt er da überhaupt? Eigentlich, weil er sitzt da deshalb. Weil er keinen Grund hatte auszubrechen. Weil er hätte keinen Grund auszubrechen. Er, ja. hat da seinen Status sich da erarbeitet, er sitzt da und... Und vielleicht hat er keinen Bock, weil er hatte jetzt einen Hubschrauber, der ihn abgeholt hat. Aber lass es in Sibirien gewesen sein. Ich weiß gar nicht, haben die gesagt, wo es war? Nee. Aber irgendwo in Russland, ja. Und das sah sehr, sehr abgelegen aus. Ja. Ja, und vor allem, wo sollte er hingehen? Hm. Weil er war in diesem System, er ist ja aus dem Kalten Krieg. Ja. Er ist aus dem Kalten Krieg dieser Supersoldat. Und er glaubt ja immer noch daran. Und sein Existenzzweck ist quasi weggefallen. Ja. Ne? Und warum sollte er da weggehen? Ja, er wüsste ja auch gar nicht, wohin. Hm. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Also, weil auch dieser Kalte Krieg, weil... Der hat eigentlich 1992, ist das, glaube ich, gewesen. 91 oder 92? Wann war der Putsch? 91. 91 war das, ne? Ich werfe es immer durcheinander. 2 Jahre nach der Wende war es in Deutschland, genau. Mhm. Und die Prequel, also die Prolog-Szene, so. Ja. Die Prolog-Szene spielt halt 1995. Also eigentlich ist da der Kalte Krieg schon längst vorbei, aber das hat diesen General nicht interessiert. Das hat den General... Der hat einfach weiter Kalten Krieg gemacht. Das ist der Punkt. Der macht weiter. Ja. Ja, das kann man eben sehen. Das ist ja auch das Interessante. Das ist ja auch zum Beispiel aufgegriffen worden, wenn man sieht, das haben ja viele denen dann wirklich damals übel genommen. Ich weiß noch, dass sie guckten und, im Kino und dann war Mission Impossible und Jim Phelps, der über Jahrzehnte die Freiheit verteidigt hatte, ja. War bei den Bösen, aber durchaus aus einem guten Grund, weil sie hatten ihm alles weggenommen. Der hatte seine Existenzberechtigung. Ja. War mit dem Ende des Kalten Krieges weggefallen und... Selbst M, die weibliche M, hat bei GoldenEye gesagt, oh Gott, ich vermisse den Kalten Krieg. Ne, das war so viel einfacher damals. Ja, ja, na, also das war eben, und das passte dahin, der hat eben sein eigenes Ding durchgezogen. Ja. Und eben ja bis eben 2016, ja, ja, ja, weil er diese ganzen Fäden in der Hand hatte. Deswegen war er unangreifbar, weil... Hätte man versucht, ihn irgendwie zu beseitigen, dann hätte er da zurückgeschlagen mit seinem Netzwerk, das er etabliert hatte, wo er sagte, ich kann Regime stürzen. Man sagt, ich meine, man hat die Szenen gesehen. Der war überall da drin. Er steckte hinter Irak, er steckte hinter Afghanistan, er steckte hinter dem arabischen hinter dem arabischen Frühling. Ich meine, zu sagen, er steckt irgendwo hinter Irak, ist schon irgendwo fies. Ja, gemein, ne? Ja, wenn man sieht, wen, ja, aber wie gesagt, das waren ja die Szenen, man sah das. Es ja. gibt aber auch eine Szene, war das nicht Putin, wo er neben Putin ist? Ja. Ne? Also er war überall. Er ist überall. Er war bei Jelzin, er war bei Putin, bei jede Menge anderen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Also es ist schon nett gemacht. Wobei, das Einzige, also das war so eine Sache, aber vielleicht bin ich es nur gewesen, die brennenden Ölquellen, die haben für mich keinen Sinn ergeben, weil das war definitiv. 91, 92 und nicht, nee, 90, 91 und nicht 1995 plus. Gut. Also das hat eigentlich in den Vorspann nicht reingepasst. Was ich interessant fand dabei, es war jetzt ein Film und ich weiß, dass du da dran nichts festmacht, ich auch nicht unbedingt, aber es wird gemacht und es wird so drauf geschaut. Ja. Wir haben einen Film mit einer weiblichen Hauptfigur, sage ich mal, mit ihrer Schwester. Weibliche Regisseurin, glaube ich. Genau. Wir haben Kate wird zwar mit genau, C, aber das ist Kate. Genau. Shortland. Genau. Also es ist ein Film, der, sag ich mal, da sehr, sehr stark, sag ich mal, Gewicht drauf legt. Aber es bleibt immer noch entspannt, ne? Also es war jetzt nicht die, es hätte jetzt auch sein können, dass man alle 5 Minuten erklärt bekommt, ja, ich als Frau oder irgend sowas. Das hatte dieser Film gar nicht nötig. Ja, also das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ja, dass der Mann halt gesagt hat, das Einzige, was es im Überfluss gibt, sind halt Mädchen und so weiter. Das könnte man vielleicht so deuten. Aber ich muss ehrlich sagen, ich denke in die Kategorien nicht. Also geht mir genauso. Weil Ich habe auch damals tatsächlich, für mich war Ripley einfach, natürlich ist das eine Frau, was soll die denn sonst sein? Also das war, dass das aber eine weibliche Heldin ist und so weiter und dass das was Besonderes, habe ich nie so empfunden. Für mich war die einfach so geil, wie sie war. Ja. Und ja. Ja. Ja, nur weil man sieht ja in dem gesellschaftlichen, politischen Klima, in dem sich auch die USA befinden unter anderem. Leider. Das schwierig. Teilweise, weil es kommt immer schnell dieser Vorwurf, ja, das ist hier immer so Forced Agenda und so weiter. Nö, das wurde einfach so gemacht, weil das waren eben Frauen und das war so. Und ne? Ja, es ist halt generell, also viele Sachen, die, vielleicht sehen wir die einfach in Deutschland entspannter als in den USA. Dasselbe war mit Black Panther. Ja. Black Panther ist für mich eher mittelmäßiger MCU-Film gewesen. Also nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Weil da dieser endlich ein schwarzer Held und so weiter, das hatte ich gar nicht, weil ne, ich fand es halt super, auch cool, eine afrikanische Hochkultur zu sehen. Ja. So Science-Fiction mit Afrika fand ich super interessant. Das war viel interessanter als. Und für mich war das halt, nicht der große Sieg, dass da jetzt ein Schwarzer gewesen ist, weil natürlich ist er Black Panther. Also ich habe das total locker gesehen. Deswegen war es für mich halt nicht so was Besonderes. Das war normal. Natürlich ist das ein Schwarzer. Ja, ja. Also ich werde immer nur dann wütend. Also mich regen auch wenn so Umbesetzungen nicht auf. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel, als jetzt Lawrence Fishburne Perry White gespielt hat. War in Ordnung, weil er war Perry White. Er war gut als Perry White. Er war so dermaßen Perry White, das ist halt klasse gewesen. Ja. Was ich nicht mochte, war zum Beispiel der Jimmy Olsen, das ist mein absolutes Negativbeispiel, den fand ich halt fürchterlich. Das hat aber nichts mit der Hautfarbe von dem Darsteller zu tun. In Supergirl, das hatte nichts mit der Hautfarbe von dem Darsteller gehabt, sondern die haben die Figur einfach nicht übernommen. Das war halt, das war nicht mehr Jim Olsen, das war, Jim Olsen ist halt keine coole Sau. Ja. Und das hat nicht gestimmt und das hätte ich bei jedem Schauspieler genau. Also die Charakterzeichnung war, wie auch immer, nicht gelungen und dann spielt es auch keine Rolle, wie das ist, wie du richtig sagst. Lawrence Fishburne ist, der war Perry White. Ja, so. Total. Und das, wie wir ja in den anderen Folgen gesagt haben, bei Batman, die alle überhaupt nicht aussehen wie Alfred. Ja, Alfred kriegen sie nicht hin. Aber doch eine ganze Reihe dabei sind, wo man das Gefühl, der ist Alfred. Er ist Alfred, er sieht aber nicht aus wie Jetzt, Alfred. Also optisch haben sie es bei Alfred nie hingekriegt. Und dann ist es auch wieder okay. Ja. Und wenn in der nächsten Batman-Variante Alfred, ich sage mal, Alfred asiatische Wurzeln hat, oder wie auch solange immer. Solange Alfred ist, ist das egal. Ja. Solange Alfred ist, können sie von mir aus auch Batman irgendwie von einem Asiaten oder von einem Afrikaner spielen lassen. Wenn das ein guter Schauspieler ist, warum nicht? Also wenn sie da jetzt was hätten und sagen, wieso heißen sie eigentlich Alfred? Und obwohl das eigentlich vielleicht gar nicht zu ihrer Kultur passt. Und meine Eltern meinten, dass ich es dann vielleicht hier irgendwie leichter hätte in den Staaten mit so einem Namen oder sowas. Ja. Oder du nimmst einfach einen indischen Alfred. Ja. Dann wird es ja wieder passen. Ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Also selbst wenn es diese, solange das Wesen dieser Figur erfasst wird, solange ist das alles okay. Ja. Ist alles okay. Ja. Nur wie gesagt, ich fand es hier, sie haben es gut gemacht. Ja. Sie haben es einfach auf die Art gemacht, die wir schätzen. So, ist so. Ja. Ja, und haben es als ganz natürlich genommen. Wir müssen nicht darüber reden, dass wir Frauen sind. Wir wissen ja, was wir sind. Das brauchen wir uns nicht gegenseitig zu erzählen. Ja. Und die anderen sehen es ja auch. Es ist ja ein Film. Also. Und Black Widow ist halt einfach. Die mochte ich halt vorher schon. Ne? Das ist halt. Ja. Wie gesagt, ich finde, es ist super schade eben, dass dieser Film so spät eben kam, weil eben jetzt nochmal eine Chance gibt es jetzt nicht. Also Sequel mit Scarlett Johansson ist ausgeschlossen, obwohl. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen Hörer ähnlich ging, als Jelena am Ende diesen Pfiff gemacht hat am Grab. Ich hatte ja so halb beim ersten Mal damit gerechnet, dass jetzt der Pfiff kam und das große Reveal, Scarlett lebt doch noch. Wäre aber völliger Blödsinn gewesen. Ja. Geht gar nicht. Wir sind nicht bei Carrie. Nee. Ja. Nee, bei Carrie 2 war es ja die Halbschwester, die keiner kannte. Das sind diese Art von Sequels, die ich nicht gucke, weil ich finde, das Original ist perfekt. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, es müsste diesen Film unbedingt geben. Mhm. Aber es wäre einfach so super schade, wenn dieser Film zum Beispiel jetzt der absolut gelungene Film wäre. Also ich sage jetzt mal auf dem Niveau von Winter Soldier. Ja. Und man sagen würde, ja, tut mir leid, wir können jetzt mit dem Winter Soldier und mit Captain America nichts mehr machen, weil ja. Ja, jeder würde sagen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Ja, was habt ihr denn da angestellt? Das ist ein perfekter Film. Ja, ja. Ja. Man ruiniert halt das Ende. Und ihr könnt jetzt weder mit Captain America noch mit dem Falcon noch mit dem Winter Soldier irgendwas machen, ja, weil ihr habt den Film so spät gemacht, dass ihr vorher erzählt habt, dass die alle tot sind. Ja. Das wär, stell dir das mal vor. Also wir machen Winter Soldier. Ja, statt Black Widow wäre jetzt Winter Soldier. Ja, nee. Und alle würden drauf gucken und sagen, ey, das ist so genial. Ey, können wir da nicht noch was machen? Nee, tut mir leid, ne? Weil geht Steve Rogers nicht. Und ja. Wir können euch eine Serie geben, Falcon and the Winter Soldier, aber wir können nichts mehr mit Cap machen. Obwohl, ne? Ich meine, wir sind im Comic. Captain America 4 kommt. Ja. Ist angekündigt, kommt. Ja, gut. Wir haben geilen Captain America. Aber wir wissen mit wem. Ja, aber der ist cool. Ja, also ich fand ihn geil. Also, ja, deswegen. Aber ich meine, alle, auch was sonst die Figuren angeht, ja, wir sind im Comic, auch wenn es eine Comic-Verfilmung ist, aber wir sind im Comic. Ja. No one stays dead in Comics. Ja, aber es ist halt schon so, die Leute sterben dann, also die Comic-Figuren sterben dann wirklich, wenn sie wirklich zu teuer werden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir großartig einen Tony Stark wiedersehen werden oder auch großartig einen Steve Rogers wiedersehen werden. Weil, gut, bei Steve Rogers ist es halt weniger so. Chris Evans ist nicht so teuer wie jetzt Robert Downey Jr., aber Robert Downey Jr. mit seinen Beteiligungen, das war schon brutal, was der Es ist vor allem die Frage, ja, und es ist natürlich einfach die Frage, wie stark das geprägt ist. Ja. Ja, also ich denke mal, die Mega-Herausforderung ist, wenn die X-Men ins MCU kommen sollen. Ich habe da eine Theorie mal wieder. Und der Einzige, den man kennt, ist dann Hugh Jackman, weil Hugh Jackman wieder Wolverine spielt. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil, ich glaube, wir werden ihn mindestens noch, irgendwie kriegen den dazu, den Einstand zu geben. Er hat zwar gesagt, nie wieder Wolverine, aber er wird es noch einmal machen. Aber wir haben es hingekriegt. Ihr habt es zuerst gehört. Ja, wir konnten, ja, weil wir konnten Professor X konnten wir noch wieder besetzen, das funktioniert so weiter, Cyclops und so weiter. Ja. Aber Wolverine kam dann nicht wieder vor, weil... Du kannst auch, also es sind manche, also ich sehe im Augenblick mindestens zwei Figuren, die so dermaßen gesetzt sind, dass du echt Probleme kriegst, die umzubesetzen. Eigentlich drei. Die eine ist halt Tony Stark, weil ich kann mir Tony Stark nicht als jemand anderen vorstellen als Robert Downey Jr. Der hat das so geprägt, das geht nicht. Den kannst du nicht austauschen. Ja. Mit Wolverine ist es ähnlich. Ja. Und der dritte, den hatte ich gerade. Scheiße, wer war das nochmal? Moment, Tony Stark. Und ich komme nicht drauf, ne? Deadpool. Deadpool war's. Deadpool ist Ryan Reynolds. Punkt. Ja. Das geht nicht anders. Das haben die aber auch kapiert und er kommt auch mit Ryan Reynolds. Aber ganz im Ernst, geht nicht. Sehe ich genauso. Na, also, das wird das... wir sind schon wieder brutal am Überziehen, aber das ist egal. Das ist eine Sonderfolge. Also das geht definitiv nicht. Nee. Nee. Also wie gesagt, bei anderen, da ist man ein bisschen flexibel, das haben wir gesehen. Ja. Aber da nicht, nein. Nee. Nein. Na gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt, was wir so zu sagen hätten. Ja. Na, also wenn wir mal im Kino sind, dann wird man das am Ton hören, aber heute ist es anders gewesen. Ja. Dann ansonsten sage ich jetzt mal so als Fazit, schöner Film. Ja, gerne. Schaut ihn euch an, würde ich sagen. Entweder, wenn ihr die Möglichkeit habt, ins Kino zu gehen. Also ich wäre ins Kino gegangen, das mag ich tatsächlich lieber. Aber diese Disney Plus Variante, gerade wenn man zu mehreren zusammenlegen kann. Genau. Ansonsten, wenn ihr ins Kino gehen könnt, wenn ihr Kino mögt, geht ins Kino. Ja, Kino darf nicht sterben. Man muss jetzt sozusagen, deswegen hat uns das so leid getan, dass man uns das hier so ein bisschen schwer gemacht hat. Wobei bei allem Verständnis, ich sag mal, wir sind ja auf die Hintergründe nicht eingegangen, aber kann ja jeder nachlesen, wieso, weshalb. Ich kann den Boykott verstehen. Brauchen wir jetzt nicht zu thematisieren. Aber ansonsten, wenn da irgendwas läuft, was euch interessiert, geht hin. Ja. Weil die brauchen jetzt mal so richtig Unterstützung da. Ja. Weil sonst geht nämlich das Licht nie wieder da an und das wäre super schade. Das wäre wirklich schade. Ja. Und es ist, ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt dann doch Godzilla vs. King Kong nicht im Kino gucken werde. Weil, naja, ich habe ihn halt auf Blu-ray hier liegen. Aber es hat sich genug zurückgestaut, es kommt auch noch genug. Ja, ja, ja. Also, definitiv. Ich denke also dieses Jahr, wenn man mal überlegt, kurzer Exkurs ist, dieses Jahr kommt noch Suicide Squad, den ich auf jeden Fall im Kino gucke. Ja, was siehst du, Fisch? Genau. Fisch. Vogel. Hand. Venom 2 ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die ich im Kino gucken will. Natürlich Spider-Man. Ja. Dann... Ja, Eternals, Shang-Chi, das sind so diese Sachen. Natürlich James Bond. Genau. Auch wenn wir keinen Sand mögen, weil Sand ist gross, aber der Wüstenplanet muss es da trotzdem sein. Echt, bei dir? Muss ich da reingehen? Ja. Na gut. Dann kommst du mit in Spider-Man. Du hast den letzten schon nicht gesehen. Jetzt habe ich dich gedoxt hier. Deswegen machen wir das so, weil ich nötige dir jetzt einfach den Wüstenplaneten ab und gebe dir dann die Möglichkeit, mich zu Spider-Man zu nötigen, weil ich den letzten schon verpasst habe. Ja, und das war ein Fehler. Im Kino. Das war ein Fehler. Hast du mittlerweile gesehen, oder was? Ja. Ja, hast du? Ja. Okay, wann hast du den denn gesehen? Hm, interessant. Er guckt hinter meinem Rücken Filme, das darf nicht wahr sein. Ausnahmsweise. Ja, da meint man. Na gut, ich sag mal, bevor wir jetzt noch 10 Minuten weiterreden, das wäre ja ganz fürchterlich. Wir müssen jetzt erstmal ausdiskutieren, wann und wo ich diesen Film geguckt habe. Genau, ich will das jetzt ganz genau wissen und ich will vor allen Dingen deine Meinung gleich hören. Aber unsere Hörer interessiert das sowas von überhaupt nicht und deswegen machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wünscht euch der Saw Maniac. Und der Watchman. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hören. Achso, eine Sache noch. Ganz kurz. Ihr könnt uns natürlich überall abonnieren, das sage ich irgendwie nie. Ne? Also uns gibt es ja auf Spotify, uns gibt es auf Spotify, Apple, also bei iTunes gibt es uns, bei Spotify gibt es uns, dann gibt es den YouTube-Kanal. Und bei Audible? Und bei Audible gibt es uns. Ne? Also, immer unter Geekplätzchen. Geekplätzchen, einfach mal googeln, Geekplätzchen, findet ihr uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Geekplätzchen. Spezial.